Verschiedene Städte in Südkorea lobpreisen den Genossen Kim Jong-un. Die Massenmedien wie die Zeitung Gyeongyang Sinmun, die Internetzeitung Tongil News, die Nachrichtenagentur Yonhap News und der Rundfunk MBC berichteten, dass Kim Jong-un die Entwicklung der Atomwaffe und den Übungsabschuss der ballistischen Raketen in der strategischen Truppe der koreanischen Volksarmee persönlich angeleitet hatte. Sie bewunderten auch seine hervorragende Führungskraft und seinen starken Mut. Die Spezialisten für militärische Angelegenheiten schätzten den Oberbefehlshaber Kim Jong-un als einen bewährten, erfahrungsreichen und furchtlosen Heerführer von Paektu. Und die Experten der Korea-Frage würdigen seine Genialität, starke Tapferkeit und hervorragende Strategie. Die Südkoreaner bezeichnen die bewundernswerte Entwicklung der TVRK zur Atommacht mit H-Bomben als ein welthistorisches Ereignis, das die politische Geschichte der Menschheit umschreiben würde, und äußern ihren Dank und ihre Hochachtung gegenüber dem Oberbefehlshaber Kim Jong-un mit großen Verdiensten um die nationale Geschichte.